sich grüßen ich. Ich weiß so bestimmt genau wie ich. Vorwärts gewachsen, ja, das als jene, die sich selbst im Wege stehen. Und auch immer denken, es wird wie eins. Doch die 12 Jahre sind vorbei. Der Feind ist größer als je zuvor. Sein Königreich blickt empor. Ja, das stimmt nicht bloß, ich falsch, ich denke auch an eins. Doch die Realität holt all die Träume ein. Lass mich erwachen aus dem Schlaf, so kann's nicht weitergehen. Ewig ist nicht, hast du auf der Stelle stehen. Unsere große Idee war immer vorwärts gewandt. Tradition und auch Moderne reichen sich die Hand. Fahren uns dann da verbunden und gegossen in Stein. Durch geht's oder vorwärts, es ist deine Wahl. Sein Königreich, er blickt empor.